Wir müssen feststellen, dass deutschlandweit ungefähr 1,8 Millionen neue Schweinehaltungsplätze beantragt sind. Das wäre in Ergänzung zu den 27 Millionen Schweinehaltungsplätzen, die bereits da sind, nochmal eine erhebliche Steigerung, nämlich um 7%. Noch dramatischer, sagt Reinhild Benning, Agrarexpertin beim BUND, sei der Trend zum Anstieg der Massentierhaltung im Bereich Geflügel. Der derzeitige Bestand von rund 50 Millionen Plätzen für Masthühnchen und 40 Millionen für Legehennen in Deutschland würde sich um rund 30% erhöhen, wenn alle in den vergangenen 3 Jahren beantragten Plätze genehmigt würden. Dies ist Ergebnis einer Recherche, die der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland bei den Genehmigungsbehörden der Bundesländer durchgeführt hat. Die größten Zuwächse in der Massentierhaltung seien dabei in Niedersachsen zu beobachten, so Benning. Hier seien 1,2 Millionen mehr Schweineplätze und fast 15 Millionen mehr Plätze für Hühner geplant. Wir haben in Niedersachsen die meisten Geflügelplätze beantragt und oder genehmigt und auch die meisten Schweineplätze. Die größten Anlagen dagegen mit bis zu 77.000 Schweinen in einer Stallhaltung befinden sich im Osten der Republik, hier vor allen Dingen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Deutsche Behörden zeigten sich hier nicht nur besonders genehmigungsfreudig. Agrarsubventionen der EU, der Bundesregierung und aus den Bundesländern förderten den Ausbau von Großstallbauten, kritisiert der BUND. Die schwarz-rote Bundesregierung habe zudem zahlreiche Umweltgesetze für die Tierhaltung gelockert, um Massentierställe schneller genehmigen zu lassen. Dabei liege die Selbstversorgerquote in Deutschland laut BUND längst bei mehr als 100%. Jedes zusätzliche Tier in deutschen Ställen werde exportiert. Dahinter stecke ein System, sagt Agrarexpertin Benning, denn die fleischverarbeitende Industrie sehe auf dem europäischen Markt keine Chance mehr, sich weiterzuentwickeln. Hier sind die Märkte gesättigt. Daher wollen diese Verarbeitungsindustrien, Molkereien, Schlachtereien in den Export gehen. Sie suchen den Weltmarkt als ihren neuen Absatzmarkt, um sozusagen der Ideologie des Wachstums entsprechen zu können. Die Folge, warnen die Umweltschützer, nicht nur ein dramatischer Verfall der Erzeugerpreise, sondern auch wachsende Tierschutz- und Umweltprobleme. Beispiel Niedersachsen, Massentierhaltungsland Nummer 1. Schon jetzt beeinträchtige die Nitratbelastung, hervorgerufen durch Gülleeintrag und Dünger, Gewässer und Grundwasser in hohem Maße, sagt Hilmann Uhlenhaut vom BUND Niedersachsen. Wir haben hier jährlich 19.000 Tonnen Stickstoff-Nitratüberschuss, der ins Grundwasser geht. Damit kann die Landesregierung nicht umgehen, aber gleichzeitig werden eben mehr Massentierhaltung gebaut und über Importfuttermittel dieses Stickstoff hier reingeholt. Wir haben also auf 59% der Fläche in Niedersachsen, das sagt sogar das niedersächsische Umweltministerium, schlechtes Wasser. 75% der Klimaemissionen der Landwirtschaft stammen nach Angaben der Umweltschützer direkt oder indirekt aus der Massentierhaltung. Auch der Futterimport trage dazu bei, denn weil es in Deutschland nicht genügend Anbauflächen etwa für Proteinfutter gäbe, würden fast 3/4 des benötigten Futters importiert. Dies geschieht über Soja und dieses Soja stammt aus Regenwaldgebieten, ganz überwiegend aus Brasilien und Argentinien und führt dort dazu, dass Regenwald abgeholzt wird. Hier haben wir es also nochmal mit Klimaemissionen zu tun, die durch Regenwaldabholzung passieren für Fleisch, das in Deutschland niemand braucht. Doch genau wie die Zahl der Ställe wachse derzeit auch der Widerstand gegen Massentierhaltung, will der BUND festgestellt haben. Da die Großbetriebe immer näher an Wohngebiete heranrückten und damit die Geruchs- und Staubbelästigung zunehme, formierten sich immer mehr Bürgerinitiativen, vor allem in Süddeutschland. Der BUND fordert Limits für Tierhaltung, einen Exportförderungsstopp und neue Agrarbeihilfen für artgerechte Tierhaltung. An die Verbraucher appelliert Tilman Uhlenhaut vom BUND Niedersachsen, Biofleisch zu kaufen oder einfach mal weniger Fleisch zu essen.